Glaube Gott und schau getrost nach oben. Er verheißt, auf ewig treu zu sein. Einer wacht, es ist der Vater droben. Glaube ihm, dann ist der Friede dein. Glaub es doch, es trocknet deine Tränen. Dort am Thron hat er für dich bereit, was kein Mensch sich jemals ließ erträumen. Dort im Licht ist fort die Dunkelheit. Glaube Gott, ist auch dein Weg verborgen. Glaube nur, er weiß ja, was dir fehlt. Und ers Kreuz leg alle deine Sorgen. Glaube ihm, denn er hat dich erwählt. Glaub es doch, er trocknet deine Tränen. Dort am Thron hat er für dich bereit, was kein Mensch sich jemals ließ erträumen. Dort im Licht ist fort die Dunkelheit.